Also auf Anraten unserer Chefsoziologen, der sozusagen Umgang mit den Menschen geschulter ist als ich, starten wir unseren heutigen Themenabend zum Thema Realsozialismus international zum Umgang mit der Nation in der DDR mit einem Hörbeispiel, welches sozusagen zumindest die Sichtweise meiner Generation, also derjenigen, die sozusagen zur Wendezeit angefangen haben, politisch aktiv zu werden, relativ gut illustriert. Vor allen Dingen in Bezug auf das, was die DDR dargestellt hat und wie wir selber zur DDR gestanden haben. Ja, und damit es auch nicht so einseitig ist für die Leute, die heute hier sind, nehmen wir das Ganze auch noch auf Ton auf, wie mir gesagt worden ist, und die Aufnahmegeräte laufen, und insofern hoffen wir mal, dass vielleicht dann doch noch ein größerer Kreis in den Genuss der heutigen Veranstaltung kommt. Nach dem kurzen Tonbeispiel würde ich dann erstmal die Worte an den Keks übergeben. So, jetzt müssen wir nur noch das Ganze hier starten und dann gucken, ob das funktioniert. Realsozialismus international zum Umgang mit der Nation und der DDR. Mit diesem heutigen Vortrag beginnen wir auch gleichzeitig die Herbstreihe, also das ist eine Fortsetzung unserer Reihe Halluzinationen Deutschland. Für die nächste Veranstaltung gibt es hier kleine Zettel, dort stehen die drauf und es wird dann auch in Kürze, und zwar genau zur nächsten Veranstaltung am 22. September, die auch die Flyer wieder schön farbig geben mit kurzen Ankündigungstexten, da kann man sich informieren, weiterhin natürlich auf unserem Blog bildungskollektiv.blogsport.de. Ja, die nächste Veranstaltung hat das Thema Wir sind ein Volk, die Wende und der Aufbruch ins Nationale. Und wenn dort von einem Aufbruch ins Nationale gesprochen wird, dürfte auch klar sein, dass wir heute zwar auch sowas laut dem Titel behandeln, aber durchaus, was im Selbstverständnis der Leute was anderes war. Und ich würde jetzt eine kurze Einladung geben und dann würde ich dann auch gleich wieder an Patrick geben, weil er schon gesagt hat, der Vortrag ist etwas länger. Ich weiß nicht, ob wir das Mikro brauchen. Hört ihr alle was? Dann müssen wir laut sprechen. Ja. In der DDR wurde nämlich ganz klar unterschieden, das vielleicht nur als kurze Einleitung. Man hatte sicherlich sowas einen Begriff von sowas wie Nationalismus oder Nation. Nationalismus galt natürlich als Ideologie der bürgerlichen Nation. In der DDR wurde sowas dargestellt, was sich als Nationalbewusstsein bezeichnet hat. Und damit wird schon erstmal aufmerksam gemacht, dass wir es mit einer Aufspaltung zu tun haben in der DDR, dass nämlich das, was heute als Nationalismus übergreifend gilt, in der DDR ganz klar deutlich gemacht worden ist, dass es vom Standpunkt einer Klasse zu sehen ist, dass sozusagen der Nationalismus Klassencharakter hat. Das heißt aber auch, dass der Nationalismus oder zu DDR-Zeiten sozusagen das Nationalbewusstsein immer das widerspiegelt, was diese Klasse denkt, was sie fühlt und was schlicht da ihre Interessen sind. Die Arbeiterklasse ist in dem Zusammenhang der wahre Vertreter der Nation oder des Nationalbewusstseins, weil sie ja auch die wahren Interessen der Menschen vertritt, die objektiv wahren Interessen, ob sie es erkennen, selbst oder nicht, so zumindest aus Sicht der DDR. Lenin spricht dann in dem Zusammenhang aufgrund dieser Aufspaltung in Klasse Bourgeoisie und Arbeiterklasse von zwei Nationen in jeder bürgerlichen Nation. In der bürgerlichen Nation ist die führende Kraft die Bourgeoisie, die natürlich, und das wurde auch früher so dargestellt, erst einen sehr progressiven Nationalismus hat, nämlich in dem Moment, wo sich der bürgerliche Staat noch im Aufstieg befindet. Im Stadium des Niedergangs hingegen, im Imperialismus, kommt es immer mehr zum Konflikt zwischen den Nationen und die Interessen der Monopolkapitalisten setzen sich durch und hier wird dann natürlich gegen die objektiven Interessen oder gegen die wahren Interessen der Nation, die natürlich von der Arbeiterklasse vertreten werden, verstoßen. An die Stelle der Nation treten nämlich dann im Imperialismus supranationale und transnationale Vereinigungen. Es kommt zu solchen Ideologien wie Kosmopolitismus und die wahre Grundlage der Nation wird untergraben. Nationen bringen sich gegenseitig in Abhängigkeit und beugen sich gegenseitig aus. Bei solchen Veranstaltungen wie heute ist es immer sehr günstig, wenn man das kleine politische Wörterbuch in der dritten Auflage von 1978 dabei hat. Und da würde ich hier dazu ganz kurz noch was lesen. Das bürgerliche Nationalbewusstsein, das zunächst progressive Züge besaß, hat mit der Entwicklung der Bourgeoisie zu einer reaktionären Klasse eine Wandlung zum reaktionären Nationalismus erfahren, dessen extremste Form der Chauvinismus ist. Im bürgerlichen Nationalismus werden die Geschichte, die Interessen, Rechte und Leistung der Nation in einer solchen Weise wiedergespiegelt, dass dieses Nationalbewusstsein leicht zu einem Instrument des Nationalismus gemacht werden kann. Die Arbeiterklasse hat im Kampf gegen den bürgerlichen Nationalismus ein eigenes proletarisches Nationalbewusstsein hervorgebracht, welches durch die Interessen der Werktätigen und ihre Beziehung zur Nation geprägt ist und was zugleich an die progressiven Züge des früheren bürgerlichen Nationalbewusstseins anknüpft. Deswegen ist dieses Konstrukt oder diese Idee der Nation im Kommunismus oder im Sozialismus auch kein Schnee von gestern, sondern Nation bleibt ein wichtiges Element und dann eben als sozialistische Nation. Die Beziehungen zu anderen Nationen werden im Gegensatz eben zum Imperialismus unter der Order des proletarischen Internationalismus gestellt. Statt Feindschaft und Unterdrückung bildet sich eine internationale Gemeinschaft gleichberechtigter sozialistischer Nationen heraus. Da habe ich auch noch ein Zitat. Und das ist natürlich was anderes als das frühere Nationalbewusstsein oder eben der bürgerliche Nationalismus. Die marxistisch-leninistische Partei führt einen entschiedenen Kampf gegen alle Erscheinungsformen des Nationalismus und stellt ihm den proletarischen Internationalismus entgegen. Bürgerlicher Nationalismus und proletarischer Internationalismus, das sind zwei unversöhnliche, feindliche Losungen, die den beiden großen Klassenlagern der ganzen kapitalistischen Welt entsprechen. Und zwei Arten von Politik, mehr noch zwei Weltanschauungen. Also die zwei Weltanschauungen in der nationalen Frage zum Ausdruck bringen. Damit ist gesagt, dass sämtliche ideologische Arbeit und Erziehung eben unter Führung der marxistisch-leninistischen Partei im Sozialismus den konsequenten Kampf gegen alle Formen des gesamtdeutschen Nationalismus auch einschließt. Wenn man hier immer die ganze Zeit von Nationalismus oder auch, würde Patrick dann drauf kommen, von der nationalen Frage im Sozialismus hört, klingt das ja erstmal erschreckend. Ich möchte deswegen noch ein anderes Beispiel kurz voranstellen, um das nochmal in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Und zwar gibt es einen Artikel in der Zeitschrift Bahamas von 1998 von Dirk Kunstreich, der in diesem Artikel wird ein inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit unter dem Decknamen Thomas, der Peter Edel vorgestellt. Peter Edel ist ein Jude, der im Konzentrationslager überlebt hat und der in die DDR gegangen ist, eben nicht trotz, dass wie Jesus sagen würde, dass sie totalitär war, sondern eben genau deswegen. Und natürlich in großer Dankbarkeit zu Stalin, dem er seine Befreiung aus dem Konzentrationslager verdankt. Der Kunstreich stellt hier einige Gedanken von Peter Edel vor, der nach der Wende aufgespaltet werden sollte in, also nach ihm wurde ein Kulturhaus zu DDR-Zeiten benannt in Berlin-Weißensee und sollte aufgespalten werden in sozusagen den Opfer, in das Opfer Jude und in die beste, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen, Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Und der Kunstreich führt hier an, ab und an wird in seinen, also Peter Edels, die DDR preisenden Worten die andere in einer simplen, aber bedeutsamen Negation begründete Wahrheit über die DDR durchscheinen. Sie ist einfach nicht das Land, in dem während des Majdanek-Prozesses frei umherlaufende SS-Aufseherinnen ihre Opfer angreifen und da lebt ihr noch. Gut, und jetzt würde ich an Patrick übergeben und verschwinde auch von hier vorne. Ja, danke. Ich habe jetzt schon einiges vorweggenommen, einiges angerissen, worüber es in meinem Vortrag gehen soll. Ich denke, was auch deutlich geworden ist, es ist kein einfaches Thema, dem man sich so mal auf die Schnelle annähert, einfach eine Schablone drüberlegt, ein bisschen rumradiert und dann schaut, was rumkommt, weil wir uns ein ganzes Stück weit mit dem auseinandersetzen müssen, was in der DDR eben auch Realität war und vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass die DDR ein Staat war, der eine Staatsideologie hatte und an der letzten Endes versucht worden ist, und zwar ehrlich überzeugungsnach auch versucht worden ist, die Realität auszurichten und danach auch eine bessere Gesellschaft zu gestalten. Das ist ja nur etwas, was die bürgerliche Gesellschaft nicht unbedingt kennt. Sie kennt zwar verschiedene Normen und Werte, aber nur nicht unbedingt eine zentrale Leitidee, die dazu noch den Anspruch hat, wissenschaftlich zu sein. In der Ankündigung zu dem heutigen Vortrag war ja ein Stück weit davon die Rede, inwieweit war es ein Widerspruch im Realsozialismus, ne? Auf der einen Seite Nation zu sagen, Nation zu denken und auf der anderen Seite international zu sein. Dass es ein Widerspruch aus heutigen Gesichtspunkten sein könnte oder vielleicht auch ist, ist eben auch nur aus heutigen Gesichtspunkten logisch. Denn wir könnten den ganzen Vortrag, wenn er sich nur darum drehen soll, ganz einfach abkürzen. Nämlich, Internationales kann nicht für sich allein existieren, sondern setzt die Existenz des Nationalen voraus. Anders kann es Inter, also Zwischennationales, nicht geben. Also auf Deutsch gesagt, ein Internationalismus des Proletariats kann es auch nur geben mit einer nationalen proletarischen Klasse. Der das Ganze so kurz und griffisch gesagt hat, Alfred Kosing, der wird uns im Laufe des Vortrages noch ein ganzes Stück weit begleiten. Das ist bis in Ende der 70er Jahre der Chefphilosoph der SED gewesen, also der Professor und Doktor und was ist nicht alles, der wahrscheinlich die meisten Aufsätze über das ganze Thema geschrieben hat. Und ganz maßgeblich von Ihnen zwei Bücher, durch die ich mich in den letzten Monaten mehr oder weniger durchgekämpft habe. Einmal von Anfang der 60er Jahre, die nationale Lebensfrage des deutschen Volkes, also nicht von Alfred Rosenberg, sondern von dem NL-Professor. Und dann Nation in Geschichte und Gegenwart aus den 70er Jahren, aus denen sich relativ schön erschließt, was die eigentlich für eine Vorstellung hatten und was so mit diesem ganzen Thema behandelt werden könnte. Ja, die Frage, wenn wir uns jetzt an dem Thema annähern wollen und versuchen wollen, das in der DDR irgendwie ein Stück weit in den historischen Kontext zu setzen, setzt noch etwas anderes voraus, nämlich dass wir uns damit beschäftigen, worum eigentlich die DDR aufgebaut war. Und zwar unter der Ideologie des sogenannten Marxismus-Leninismus. So, und drei Bestandteile, die dieser Marxismus-Leninismus hatte, ist nicht ganz unwesentlich für dieses Thema und auch für die, überhaupt für das Verständnis von DDR und von Realsozialismus. Das erste ist sogenannte dialektische und historische Materialismus. Das heißt, dass alle geschichtlichen Entwicklungen, die in der Gesellschaft, in der Geschichte bisher stattgefunden haben, nach historischen Gesetzmäßigkeiten sich vollziehen. Also eben nicht geprägt sind von irgendwelchen Anschauungen, von irgendwelchen Ideologien oder ähnliches, sondern dass sie nach Gesetzmäßigkeiten fungieren und dass sozusagen als streng wissenschaftlicher Abriss daraus Rückschlüsse eben auf in die Gesellschaft und auch auf Handlungsanleitungen gezogen werden können. Der zweite Punkt des Marxismus-Leninismus ist die sogenannte politische Ökonomie des Kapitalismus sowie des Sozialismus, also die ökonomische Grundlage als Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft und als mehr Existenz und Begründungskriterium für den Sozialismus und als drittes dann der sogenannte wissenschaftliche Sozialismus und Kommunismus als die Weltanschauung, als die Leitideologie, nach der letzten Endes sich gesellschaftliches Leben zu gestalten hat. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal so reinziehen, das Ganze sich auch noch Marxismus-Leninismus nennt, dann als erstes einmal vorweg, mit Karl Marx hat das Ganze so gut wie überhaupt nichts zu tun. Also das Ding nennt sich zwar Marxismus, Leninismus, hat aber wie gesagt mit Marx nichts zu tun, sondern eigentlich ein ganzes Stück weit begründet durch Friedrich Engels mit seinem damaligen Anti-Düring, was er geschrieben hat, oder in der Kurzfassung davon, von der wissenschaftlichen Weltanschauung zum Sozialismus. So, und diese ganze Geschichte wurde dann letzten Endes ausformuliert von Lenin und dann vor allem von Stalin. Also Stalin ist auch derjenige, der den Begriff Marxismus-Leninismus eigentlich erst geprägt hat. Also wenn wir von Marxismus-Leninismus reden, müssten wir eigentlich von Stalinismus reden. Das ist im Prinzip das ideologische Konstrukt, was dann, sag ich mal, Mitte der 40er Jahre fertig ausformuliert war und was eigentlich bis Gorbatschow seine Gültigkeit hatte. So, und wenn wir in diesem ganzen Wust uns, sag ich mal, versuchen durchzukämpfen, dann müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass dieser Marxismus-Leninismus handlungsanleitend war für alles, was in dieser Gesellschaft zu passieren hatte. So, die Grundthese, wenn wir jetzt dazu kommen, was hat jetzt die Nation und Marxismus-Leninismus miteinander zu schaffen? Im Marxismus-Leninismus ist die Nation als etwas Objektives verstanden worden. Das heißt, Nation ist nicht irgendeine bürgerliche Ideologie, irgendeine Vorstellung oder ähnliches, sondern Nation ist etwas, was objektiv in der Geschichte und in der Gegenwart existiert. Es ist etwas Wertneutrales, das eben nicht zur Debatte steht und deswegen auch keine Kritik an der Nation als sich entwickelt werden konnte im Marxismus-Leninismus. Sondern Nation war etwas Objektives, so wie Wetter, so wie die Physik oder ähnliches ist Nation in der Vorstellung des ML etwas Objektives gewesen. Und wenn wir jetzt versuchen, das Ganze auseinander zu klamüsern, dann müssen wir immer bedenken, die haben versucht, mit dem historischen Materialismus als Grundlage genau zu erklären, wie diese Nation in der Geschichte welche Aufgabe, welche Rolle gespielt hat und wie dann natürlich auch sich Gesellschaft zur Nation selber verhält. So, und was wir jetzt mal machen, ich habe mal ein bisschen bei Kosing nachgelesen, wie er sich so dem Thema Nation eigentlich annähert, wie er versucht sozusagen auf Basis ML seine Leser von der Nation zu überzeugen, beziehungsweise sie damit in Berührung zu bringen. Als erstes sagt er, Nation kommt eigentlich aus dem Lateinischen, Natio, abgeleitet von geboren werden, und bezeichneten die Römer, also die Römer bezeichneten auf die Art und Weise schon einfach nur Stämme bzw. Stammesverbände. Das war sozusagen in der Zivilisation der Antike die Nation, der Stamm, so wie die Barbaren sich sozusagen eben organisieren und verhalten, während die Römer sich selbst als Populus Romanus bezeichnet haben, also eben als Bevölkerung, als Volk von Rom. Also hier haben wir eine ganz klare Abgrenzung davon, dass eigentlich aus der Sicht der Antike die Nation etwas war, was sozusagen unter der Zivilisation steht, also eben auch dem Menschen und der Zivilisation nicht würdig. Das ist insofern interessant, weil das könnte man auch mal auf die heutige Zeit sich mit dem Bewusstsein rufen, und vielleicht könnte man da auf die Art und Weise auch einen anderen Umgang zum Thema Nation finden, vor allem wenn man sich hier mit einigen Strukturkonservativen zum Thema Nation auseinandersetzt. Ja, im Mittelalter war dann die Nation nichts weiter als ein Begriff, der verschiedene Gruppen von Menschen bezeichnet hat. Also das beste Beispiel waren zum Beispiel die verschiedenen Nationen an der Universität. Also die Universität von Prag gab es dann eben eine böhmische Nation, eine bayerische Nation, eine brandenburgische Nation. Das war nichts weiter als ein Funktionsbegriff, beziehungsweise als eine grobe Zuordnung von verschiedenen Gruppen, die irgendwo in einem Rahmen gemeinsam auftauchen. Ja, weiter geht dann der ML damit, dass er sagt, der moderne Nationenbegriff, der hat dann letzten Endes seinen Ursprung in der Französischen Revolution, nämlich als Ausdruck von bürgerlicher Demokratie und Volkssouveränität als Gegenidee zum Absolutismus. Also Absolutismus, ja, der Staat bin ich, ne, wie dann der Ludwig das gesagt hat, während in der Idee der Nation gesagt haben, die Bevölkerung macht eigentlich den Staat aus und insofern gehören alle dazu. So, und damit natürlich dann verbunden, dass diese Nation letzten Endes ihre reale Entwicklungsgestalt nur in der Herausbildung bürgerlicher Verhältnisse haben konnte, also auch mit der Durchsetzung kapitalistischer Produktionsweisen. Und so versteht es eben auch der historische Materialismus, also der ML, der sozusagen die Herausbildung der Nation etwas Fortschrittliches darstellt in der Geschichte, indem er nämlich den Absolutismus, die Feudalgesellschaft ablöst und sozusagen die Gesellschaft auf eine neue Grundlage stellt und damit den historischen Fortschritt dienlich ist. Weshalb eben, wie gesagt, auch Nation überhaupt nicht negativ im historischen Materialismus belegt sein kann, sondern ist ein Fortschritt gegenüber der Feudalgesellschaft bzw. dem Absolutismus. Ja, das Ganze wird dann natürlich auch im ausgehenden 18. Jahrhundert breit diskutiert, vor allen Dingen in Frankreich, wo sich dann eben auch noch andere Begriffe von Nation versuchen durchzusetzen bzw. diskutiert wird. Also indem zum Beispiel in der Frage, was ist eigentlich die Nation, gesagt wird, die Nation ist der Adel, also der Souverän, und alles andere ist eben halt Volk, ist Plebs, ist eben nicht zur Nation zugehörig. So, das Ganze hat historisch ein ganzes Stück weit verloren, wie man aus der Geschichte kennt. 1789 fing dann an, die Köpfe zu rollen. Ja, weil das Bürgertum letzten Endes eben zur Nation gehören wollte, der sogenannte dritte Stand, gibt es ja auch die Flugschrift der damaligen Zeit, was will der dritte Stand und so weiter. Und letzten Endes konzentriert sich dann das Bürgertum als Nation, als die sowohl die ökonomischen als auch die gesellschaftlichen Instrumente beherrschende bzw. durchsetzende Mehrheit der Gesellschaft. Ja, das ist erstmal so ganz einfach hergeleitet die Annäherung des Marxismus-Leninismus an die Nation. Inwieweit man damit übereinstimmen kann, aus heutiger Sichtweise, bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe zumindest erstmal keinen großen Widerspruch drin entdeckt. Ja, und jetzt gehen wir mal ran. Nun, wenn auf der einen Seite der Materialismus sagt, Nation ist etwas Objektives, und auf der anderen Seite gibt es natürlich bürgerliche Ideologien, die sich mit Nationen auseinandersetzen, muss es natürlich auch eine Kritik geben an der bürgerlichen Nation, an der bürgerlichen Ideologie der Nation. Und jetzt habe ich mal ein paar Sachen rausgesucht, wie die ML bzw. der ML damit umgegangen ist. Eines vorweggenommen, Rassentheorie als Grundlage von Nationen wird vom Marxismus-Leninismus grundlegend abgelehnt, als primitivster Aberglaub bezeichnet, steht also überhaupt nicht zur Debatte, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen, also sozusagen dem klassisch Deutschen, ne, Abstammung und Rasse als Nationsgrundlage, auf den Holzweg ist der ML überhaupt nicht gegangen, das hat er auch gar nicht ernst genommen. Der Hauptunterschied ist, vom ML zur bürgerlichen Nation, dass die sagen, alles Bürgerliche ist auf idealistische Grundlage gestrickt, das heißt, ist eben nicht wissenschaftlich, der Materialismus ist die wissenschaftliche Weltanschauung, alles andere ist idealistisch und insofern von Grund auf schon mal falsch und eben nicht anzunehmen. Wenn Sie jetzt durchgehen, und das machen Sie dann ganz klassisch, als erstes natürlich Hegel, ne? Der Staat als die Verkörperung des Volksgeistes, dann Mill, der sagt Nationalgefühl als Wesen der Nation, das heißt also gemeinsame Abstammung, Sprache, Religion, Tradition, Geschichte und so weiter, stellen die Grundlagen dar, auf der sich eine Nation herausbildet. Über Renan, der sagt, das Wesen einer Nation ist der Wille zur Gemeinsamkeit, also wir wollen sozusagen als Gesellschaft, als Volk uns zu einer Nation zusammenschließen, der maßgeblich ist für die Konstituierung einer Nation, bis hin zu Oppenheimer, der sagt, wir müssen nicht aus der Nation das Nationalbewusstsein ableiten, sondern umgedreht aus dem Nationalbewusstsein die Nation. So, und genau diese ganzen Geschichten werden feinsäuberlich aufgezählt und werden dann zum Schluss auch einer Kritik unterzogen, die eigentlich nichts weiter ausmacht, als dass sie sagt, das alles sind idealistische Auffassungen und stellen das Wesen der Nation sozusagen auf den Kopf, also den realen Sachverhalt. Denn die Nation ist eine soziale Erscheinung, die gesetzmäßig aus materiellen Lebensprozessen der Gesellschaft auf einer bestimmten geschichtlichen Entwicklungsstufe der Produktivkräfte und Produktionskräfte hervorgeht. Also sozusagen, es ist vollkommen egal, was die Leute wollen, ob die nun sich als Nation begreifen oder nicht als Nation begreifen oder ob sich da irgendjemand was Schlaues ausdenkt oder so, spielt überhaupt keine Rolle, sondern wichtig ist, wie entwickeln sich Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse in der Gesellschaft und daraus leitet sich dann eben halt auch die Konstituierung der Nation ab. So, eine andere idealistisch-bürgerliche Auffassung von Nation, nämlich die Nation als Kulturgemeinschaft, das ist sozusagen gemeinsame Kulturleistungen, welche über Generationen weitergegeben werden, prägnant sein für eine Nation. Auch die wird vom Marxismus-Leninismus abgelehnt, weil die dann sagen schlicht und einfach, wenn das so wäre, dann könnten ja Nationen nur von geistlichen Eliten gebildet werden und eben nicht von der Gemeinschaft bzw. von allen Menschen. Und genauso sagen sie natürlich auch, dass diese Nation als Kulturgemeinschaft, das ist etwas, was später dann von Otto Bauer mal vertreten wurde im Austromarxismus und auch in der Sozialdemokratie, ist für die nichts weiter als sozialdemokratische Ideologie. Wird also rundweg abgelehnt und wenn man, sag ich mal, die Debatte um die deutsche Leitkultur anschauen, dann hat man zumindest im Marxismus-Leninismus da einen Verbündeten, wenn man diesem ganzen Konstrukt der Leitkultur etwas entgegensetzen möchte. Ja, also schlussendlich für den Marxismus-Leninismus bleibt eben halt die ökonomische Bestimmung der Nation wesentlich und nichts anderes. Ja, und wie stellt sich jetzt unter Marxismus-Leninismus eigentlich die Nationenbildung vor? Wie bereits gesagt, primär ist für ihn die Entwicklung der Produktivkräfte und je mehr diese Produktivkräfte sich entwickeln, eben halt bürgerlich-kapitalistischer Art annehmen und sich verfestigen, genau in dem Maße bilden sich dann natürlich nationale Märkte heraus, nationale Wirtschaftszonen und irgendwann kommt es sozusagen auch zu einem gemeinsamen Interesse der am Markt Tätigen, also der Bourgeoisie. Und genau diese Entwicklung, diese Bedürfnisse sind dann eben auch maßgeblich für die Konstituierung einer Nation, indem letzten Endes dann die Bourgeoisie die Macht übernimmt. Das heißt also, Nation entsteht deshalb geschichtlich zuerst als kapitalistische Nation. Nation ist nur als kapitalistische Nation denkbar und nicht etwa als sklavenhafte Gesellschaft als Nation oder Feudalismus als Nation, sondern eben nur als bürgerliche Gesellschaft. So, und diese nationalen Beziehungen, nationalen Bindungen, dass man sozusagen die Menschen in dieser Nation zusammenführt, sind dann eben keine einfache Fortsetzung von irgendwelchen stammesgeschichtlichen, verwandtschaftlichen oder ethnischen Bindungen. Das ist so, wie wir heute das mitunter vermittelt kriegen, indem dann sozusagen eine gemeinsame Tradition und Kultur und so weiter beschrieben wird, sondern lassen sich eben, zumindest nach dem ML, ausschließlich aus den kapitalistischen Produktionsverhältnissen herauserklären. Also alles, was uns bestimmt, was uns konstituiert, sowohl als Menschen, als als Gesellschaft, als auch als Nation, ist eben alles ökonomisch bestimmt. Ja, dann macht der Marxismus-Leninismus noch ein Zugeständnis sozusagen, nämlich dass er sagt, dass wesentliche ethnische Merkmale, wie eben halt Sprache, Kultur, Sitten, Gebräuche und so weiter, die sind vorhanden und können auch eine wichtige Rolle spielen in der Art und Weise, wie sich dann die Nation verhält und die Nation ausgestaltet. So, und auf dieser Grundlage entstehen dann eben die Forderungen in der Bevölkerung nach der Schaffung eines bürgerlichen Nationalstaates, der eben genau diese ökonomischen Voraussetzungen dann auch letzten Endes politische Gewalt verschafft, also zu sagen dann, dass ein Bürgertum zur Macht verhält und letzten Endes die Nation als Staat konstituiert, damit genau diese Interessen eben auch nach außen vertreten werden können, also Außenbeziehungen und so weiter schaffen und natürlich auch im Inneren die notwendigen Voraussetzungen schaffen, also einheitlicher Markt, einheitliche Währung und. Also all das, was es in Deutschland sozusagen nicht gab, was aber eben halt ganz wichtig war für die Herausbildung bürgerlicher Nationalstaaten wie in Frankreich, Niederlanden, Großbritannien und ähnliches. Ja. Das erstmal so, wie der Marxismus-Leninismus jetzt die Herausbildung von Nationen vorgestellt hat. Ein Ding, was mir noch ein bisschen Probleme bereitet hat bei dem Studium des Materials, dass immer mal auch die Nationalität dort eine Rolle spielt. Also man spricht auf der einen Seite mit dem L von Nation und auf der anderen Seite aber auch von Nationalität. So, und genau diese Nationalität wird eigentlich auch nicht näher bestimmt, sondern es wird dann eben nur gesagt, na, es gibt so eine walisische Nationalität, eine schottische Nationalität, eine bretonische Nationalität und so weiter, aber all die haben ja nur auch keine Nation begründet. So, also stellt sich natürlich dann die Frage, was ist denn nun eigentlich Nationalität, was macht das Ganze irgendwo aus? Und jetzt können wir ganz zum Anfang zurückgehen, nämlich also die Frage, ist Nationalität dann nicht doch nichts anderes als der Stamm oder der Stammesverband oder ähnliches? Ja, und nach, sage ich mal, Studien von Quellen, die außerhalb dieser Lehrbücher lagen, nämlich bei Friedrich Engels direkt, habe ich da was gefunden, nämlich wo Friedrich Engels dann schreibt, es ist ein natürliches Resultat der verworrenen und allmählichen historischen Entwicklung Europas während der letzten 1000 Jahre, dass sich fast jede größere Nation von einigen Randteilen ihres Körpers trennen musste, die sich vom nationalen Leben losgelöst haben und meistenteils dem nationalen Leben eines anderen Volkes angeschlossen und dies so gründlich, dass sie kein Bedürfnis haben, sich ihrem Hauptstamm wieder anzuschließen. Das war bei Friedrich Engels vor allen Dingen gemünzt auf einen sehr frühen bürgerlichen Nationalstaat, nämlich die Schweiz, die ja nur bekanntermaßen deutsch, italienisch, französisch und so weiter geprägt ist, bis hin zu sprachlich und kulturell, und ja trotzdem irgendwie einen Nationalstaat darstellt, ohne dass es dort eine gemeinsame Sprache und ähnliches gibt. Ja, also Friedrich Engels war dann letztendlich so wieder beim Stamm angekommen, wenn er irgendwo sich mit dem Thema Nation beschäftigt hat. Eine andere Sache, die für die ML, sage ich mal, hochgradig schwierig war, war so der Nationalcharakter. Also was macht sozusagen das Wesen einer Nation aus, Nationalbewusstsein und ähnliches? Und da wurde eben gefragt, hat das was mit der Nation zu tun? Ist es konstitutiv für die Nation? Braucht man einen Nationalcharakter, um sich eben als Nation verstehen zu können? Genau diese Frage ist zumindest bis Ende der 70er Jahre völlig ungeklärt im Marxismus-Leninismus. Und Kosing bedauert das auch ganz massiv, weil jetzt wissen wir nämlich nicht so richtig, wie soll man denn eigentlich mit so einer kleinen Nationalität umgehen? Richtig, im marxistisch-leninistischen Sinne, wissenschaftlich. Mit Sorben zum Beispiel oder mit Bergvölkern, die es auch hierzulande gibt. Ne? Also es gibt eben halt keine richtige Anleitung, wie man es richtig machen kann. Und das ist, wie gesagt, für Kosing ein riesengroßes Problem. In der Sowjetunion hatte man das irgendwie versucht zu lösen und hat dann irgendwann festgestellt, dass sozusagen etwas Neues konstituiert hat, nämlich das Sowjetvolk. Und das Sowjetvolk hat sozusagen alle nationalen Kleinigkeiten überwunden und stellt sozusagen eine höhere Etappe der menschlichen Entwicklung dar. So, das war dann in den 70er Jahren das Sowjetvolk. Na gut, jetzt kommen wir aber mal noch zur richtigen Knallhartendefinition. Und da kommen wir zu dem zurück, der zumindest in der damaligen Zeit der Fachmann war, wenn es darum umging, Umgang mit Nationalitäten ging. Achtung, Ironie, Stalin. 1913 sagt er, die Nation ist eine Gemeinschaft mit einer Summe von Merkmalen, sprachlich, kulturell und wirtschaftlich, welche über ein eigenes Territorium verfügt. Also wenn man sozusagen all das hat, gemeinsame Sprache, gemeinsame Kultur und eine gleiche Art der Wirtschaftsführung, also eben halt bürgerlich-kapitalistisch oder ähnliches, und man sozusagen ein Territorium hat, auf dem man das Ganze dann auch ausleben kann, dann ist man eine Nation. So, und da das Ganze Gesetzeskraft hatte, gab es natürlich auch ein Problem. Die Juden sind nämlich keine Nation. Wenn man jetzt aber fortschrittlich sein will, dann muss man ja die Nation erstmal haben, weil nur aus der kapitalistischen Nation kann ja dann die sozialistische Nation entstehen als Weiterentwicklung. Mit der logischen Konsequenz, dass man an dem ganzen Ding auch was machen musste, nämlich man gründet 1934 die sogenannte jüdisch-autonome Republik in Birobidschan, irgendwo weit hinter dem Ural am Baikalsee sozusagen, und 1947 dann zusammen mit den USA den Staat Israel. Verbunden mit der Aufforderung an alle osteuropäischen Juden, in diesen Staat Israel auszuwandern. Also in Bezug auf den späteren Antizionismus eine sehr interessante Geschichte, weil die Sowjetunion nicht nur in der UNO den Gründungsbeschluss für Israel herbeigeführt hat, sondern eben halt auch Wirtschaftshilfe geleistet hat, Militärhilfe geleistet hat und. Vielleicht auch in der Hoffnung, irgendwo einen sozialistisch-kommunistischen Vorposten dann im Nahen Osten zu haben. Den einzigen, denen es nicht erlaubt war, auszureisen, waren die Teilnehmer sozusagen am Sowjetvolk, das heißt, sowjetische Juden durften nicht nach Israel ausreisen, bei dem Rest wurde es sozusagen gefördert. Ja. Eine andere Geschichte, die nicht ganz unwesentlich ist, Keks hat es vorhin schon angedeutet, der Marxismus-Leninismus geht davon aus, dass in einer kapitalistischen Nation aufgrund der Klassenspaltung, der Klassentrennung, eigentlich zwei Nationen existieren. Auf der einen Seite die bürgerliche Nation, die durch das Bürgertum repräsentiert wird, und auf der anderen Seite die proletarische Nation, die eben durch den Arbeiter dargestellt wird, der ja dann sozusagen auch der Träger der sozialistischen Nation sein soll, und die treibende Kraft, um die sozialistische Nation zu entstehen zu lassen. Jo. Und wie sieht nun die sozialistische Nation aus? Das Erste, was man sagen muss, sozialistische Nationen entstehen nicht, sondern sie werden aus der kapitalistischen Nation umgestaltet. So, warum das so ist, dazu habe ich einen kleinen Text, den werde ich euch nicht vorenthalten, weil ich glaube, sowas kann man nur im Original zitieren, von einem Herrn Kalpachanyan. In der Leninismus über das Wesen der Nation und den Weg zur Bildung der internationalen Gemeinschaft der Menschen. So der kurze griffische Titel von 1969. Im Sozialismus entstehen Nationen nicht, sondern werden umgestaltet. Auch die Völkerschaften, die sich früher noch nicht zu Nationen entwickelt hatten, werden in sozialistische Nationen umgestaltet. Sie entstehen nicht auf den Ruinen der alten Nationen, sondern werden aus dem vorhandenen Material geformt, wobei sie den Zusammenhang mit allem Progressiven bewahren und das Reaktionäre und Überlebte ablehnen. Die Nation, eine Kategorie der bürgerlichen Epoche, ein Produkt der kapitalistischen Verhältnisse, erfährt unter sozialistischen Bedingungen grundlegende Veränderungen und dient in ihrer neuen Qualität als mächtiger Faktor des gesellschaftlichen Fortschritts. Ja, dazu jetzt noch ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse, nämlich die bürgerliche Nation benötigt zur Herausbildung 3 bis 4 Jahrhunderte, empirisch relativ sicher belegt, und die sozialistische Nation benötigt aber nur 3 bis 4 Jahrzehnte. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Was dann danach kam, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube die bürgerliche Nation war dann wieder an der Reihe, zumindest hier im Osten. Eine wichtige Voraussetzung, dass die sozialistische Nation entstehen kann, ist der Sieg einer sozialistischen Revolution und die Errichtung der Diktatur des Proletariats. Also sozusagen, die proletarische Nation schwingt sich zur Herrschaft auf. Eine wichtige Voraussetzung. Nur dann kann eine sozialistische Nation entstehen. Ein weiterer wichtiger Unterschied zur bürgerlichen Nation. Die bürgerliche Nation entsteht erst einmal innerhalb der Gesellschaft und dann kommt eine Revolution und dann kommt da, also dann bildet sich sozusagen die bürgerliche Nation heraus. Sie konstituiert sich in der bürgerlichen Revolution, also erst kapitalistische Produktionsverhältnisse und dann geht die Bourgeoisie an die Macht. Bei der sozialistischen Nation ist es aus irgendeinem Grund umgedreht. Den Grund habe ich noch nicht so richtig rausgekriegt. Auf alle Fälle ergreift sozusagen erst das Proletariat die Macht und gestaltet dann die Gesellschaft sozialistisch um. Also der historische Materialismus geht immer nur bis zum Bürgertum und ab dem Sozialismus ist es dann immer irgendwie anders. Das ist ein Widerspruch, den ich auch noch nicht lösen konnte in LL. So, und was macht jetzt nun den Hauptunterschied zur sozialistischen Nation, zur bürgerlichen Nation aus? Und das sagt Kosing ganz klar, das ökonomische Fundament für die sozialistische Umgestaltung der Nation ist die Beseitigung des Privateigentums an Produktionsmitteln und damit verbunden die Aufhebung der Klassenantagonismen, also der Klassenwidersprüche. Dazu kommt die ideologische Grundlage für die Formierung der sozialistischen Nation, nämlich der Marxismus-Leninismus, also die marxistisch-leninistische Weltanschauung. Und als besonderer Bestandteil dieser marxistisch-leninistischen Weltanschauung der sozialistische bzw. proletarische Internationalismus. Dazu hat Kekse am Anfang auch schon einiges gesagt, also sozusagen, wie die Nationen untereinander in Beziehungen treten, ist eben nicht mehr auf Basis der Konkurrenz und auf Basis des Imperialismus, sondern eben auf brüderlicher und schwesterlicher Freundschaft, Nächstenliebe und Ähnliches. Ja, und die Ausprägung eines neuen sozialistischen Nationalbewusstseins, das dann Patriotismus und Internationalismus miteinander verbindet, also Patriotismus und Internationalismus gehören sozusagen zusammen, erfolgt dann auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus und der Verarbeitung und Weiterführung aller progressiven nationalen Traditionen. Das ist alles original aus dem Lehrbuch. Also so wurde im Prinzip die Entstehung der sozialistischen Nation gelehrt. Das war im Prinzip offizielle Staatsauffassung und das war der höchste wissenschaftliche Anspruch, den ich bisher gefunden habe zu dem Thema. Sorry, wenn es nicht mehr ist. Ja. Aber natürlich noch das Problem mit den Sorben. Also die ethnischen Eigenschaften der Menschen, die eine Nation bilden, ändern sich natürlich nur langsam. Sie gehen in die sozialistische Nation über und verbinden sich dann zur sogenannten ethnischen Seite der sozialistischen Nation. Damit haben wir das auch geklärt, wir haben sozusagen mit eingebaut. Ja, und das alles sind die notwendigen Elemente des allgemeinen gesetzmäßigen Umgestaltungsprozesses der kapitalistischen in die sozialistische Nation. So Kurse. So, und das ist aber nur ein Problem. Wie ist das jetzt denn mit den nationalen Befreiungsbewegungen? Also wir haben jetzt gelernt, ganz wissenschaftlich, dass eine Nation, eine sozialistische Nation, ja nur entstehen kann, wenn es vorher eine kapitalistische Nation gab. So, wie kann also eine sozialistische Nation in Angola entstehen? Oder in Vietnam? Oder in Kuba? Wo es ja vorher keine bürgerliche Nation gibt, sondern nur einfach nur ausgebeutete Kolonialgebiete irgendwie. Schwierig. Also es würde ja sozusagen dann widerlegt sein am praktischen Beispiel. Ist es aber nicht, weil Legitimationsideologien sind ja anpassungsfähig. Denn wenn bereits sozialistische Länder existieren, kann auch eine sozialistische Nation aufgebaut werden in Ländern, in denen keine kapitalistische Nation existiert. Also sie haben sozusagen Schwein gehabt, dass es die Sowjetunion schon gab, ansonsten hätte eine nationale Befreiungsbewegung nirgendwo auf der Welt funktionieren können. Und die Phase des Kapitalismus wird dabei einfach übersprungen. Die Nation als gesetzmäßige Struktur und Entwicklungsform des gesellschaftlichen Lebens bildet sich jetzt erstmalig, und zwar als sozialistische Nation, unter Umgehung des Stadiums der kapitalistischen Nation. Und das ist jetzt natürlich keine Umgestaltung einer Nation, sondern die tatsächliche neue Entstehung einer Nation. So, und eine Hauptaufgabe dieser Entstehung, dieses Entstehungsprozesses der sozialistischen Nation ist jetzt natürlich, dass mal nationale Strukturen geschaffen werden, wie zum Beispiel eine nationale Literatursprache, und die muss dann auch entsprechend im Volk verbreitet werden. Und das hat man knallhart durchgezogen. Also man hat nach diesem Ding gehandelt. Ob das nun in Angola war, ob das in Vietnam war, ob das in Mosambik war, oder ob das in Benin war, oder in irgendwelchen anderen Ländern. Danach hat man versucht, sozialistische Länder, sozusagen sozialistisches Nation-Building zu betreiben. Nichts mehr mit Stamm und so weiter. Ja, und der ganze Prozess geht auch recht schnell, 3 bis 4 Jahrzehnte, haben wir vorhin gekannt, weil nämlich die Vorzüge des Sozialismus so objektiv und durchschlagend sind und dieser ganze Prozess unter der Anleitung der marxistisch-leninistischen Partei auch noch zielstrebig durchgesetzt wird, angeleitet wird. Deswegen auch die unbedingte Voraussetzung, dass es eine marxistisch-leninistische Partei gibt. Die brauchte man dann auch, musste sich dann auch so nennen, um dann entsprechende Waffenhilfe, Wirtschaftshilfe und Ähnliches zu bekommen. Weil wie gesagt, es waren die Vorstellungen, dass das wissenschaftlich-materialistische Kriterien sind, wie man eine Gesellschaft aufbaut und umgestaltet. Und danach hat man, wie gesagt, weltweit gehandelt. Ja. Mit dem Sieg des Sozialismus dann verändert sich die Nation. Die ethnischen Merkmale im Großen und Ganzen werden beibehalten. Und der soziale Typus wird von Grund auf verändert und verwandelt sich in ihrer wirtschaftlichen Basis, Klassenstruktur, politischen Ordnung und Geisteshaltung dann danach in eine sozialistische Nation. So, und bestimmt durch ein sozialistisches und internationales Leben kommt dann neue Merkmale der Nation auf, was zugleich auch auf die Veränderung des qualitativ neuen Entwicklung der alten Merkmale von Einfluss ist. Das heißt, die sozialistische Nation ist eben auch nicht mehr mit den Kriterien von bürgerlicher Nation fassbar, sondern sie stellt eben etwas völlig Neues in der Weltgeschichte dar und muss dann wiederum mit eigenen Kriterien beschrieben und erfasst werden. Soweit der ML. Ja, nun wollte ich euch aber nicht alleine mit dem ganzen Zeug hier zurücklassen, sondern auch noch ein paar andere Gedanken mit in den Raum streuen, nämlich indem man mal ein paar andere Klassiker des Marxismus-Leninismus ausgegraben hat, die allerdings dort relativ wenig zu Worte kommen, nämlich Rosa Luxemburg. Unter dem Kapitalismus habe die Parole der nationalen Unabhängigkeit keine fortschrittliche Bedeutung und könne durch die inneren Kräfte der polnischen Nation nicht realisiert werden. Nur die Intervention der einen oder anderen imperialistischen Macht könnte die Unabhängigkeit bringen. Unter sozialistischen Verhältnissen, meint Rosa Luxemburg, sei kein Raum mehr für die Parole der nationalen Unabhängigkeit, da es nationale Unterdrückung nicht mehr geben werde und die internationale Einheit der Menschheit realisiert ist. Daher könne im Kapitalismus die wahre Unabhängigkeit Polens nicht verwirklicht werden und alle Schritte in diese Richtung hätten keinerlei fortschrittliche Bedeutung. Im Sozialismus aber sei diese Parole überflüssig, daher habe die Arbeiterklasse kein Interesse am Kampf um die nationale Selbstbestimmung Polens. Und dieser Kampf sei in Wirklichkeit reaktionär. Die nationalen Parolen der Arbeiterklasse sollten sich auf die Forderung nach Autonomie im kulturellen Leben beschränken. Das ist Rosa Luxemburg zum Thema Nation. Eine andere interessante Geschichte, die die Leute hätten eigentlich auch wissen können, nämlich Karl Marx, in einem ganz kurzen Auszug aus dem Kommunistischen Manifest, zum Thema bürgerliche Nation, also kapitalistische Wirtschaftsweise und sein Verhältnis zur Nation. Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarktes die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter deren Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird. Durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der alten, lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander und wie in der materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationalen Einseitigkeiten und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich und aus den vielen nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur. Die Bourgeoisie reist durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente durch die unendlich erleichterte Kommunikation alle, auch die barbarischsten Nationen, in die Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt und mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhass der Barbaren zur Kapitulation zwingt. Ja, also nach Marx, zumindest im Manifest, hat die Bourgeoisie eindeutig einen Charakter jenseits des Nationalen, also in diesem Sinne sogar einen über der Nation hinausreichenden Charakter. Ja, das können wir also als Fazit feststellen, wenn wir jetzt sagen, Marxismus, zumindest das, was unter Marx zu verstehen ist und was der Marxismus-Leninismus damit zu tun hat mit dem Thema Nation. Also bei Marx und zum größten Teil auch bei Engels lassen sich eigentlich zum Thema Nation, nationale Probleme und Ähnliches so gut wie überhaupt nichts finden. Also Marx hat im Kapital einiges an Beispielen mal gebracht, aber letzten Endes ist dort eine systematische Analyse der Nation nicht erfolgt und deswegen ist offensichtlich auch die Theorieblindheit und auch die relative Hilflosigkeit des Marxismus-Leninismus im Umgang mit diesem Thema begründet. Also muss man auch sagen, dass der Marxismus des 19. Jahrhunderts davon ausgegangen ist, dass demnächst eine Weltrevolution kommt und eine staat- und nationenfreie kommunistische Weltgesellschaft sozusagen geschaffen wird. So, und wenn du natürlich so eine Voraussetzung hast in deinem Denken, deiner Ausrichtung, in deinem Handeln, ist natürlich nicht viel Bedarf an einer theoretischen Behandlung des Themas Nation gegeben, sondern genau das soll ja überwunden werden, genau das gehört ja auf den Schutthaufen der Geschichte. Und in dem Sinne gibt es eben halt, zumindest bei Marx, zum Thema Nation überhaupt keine kritische oder sonstige Bezeichnung bzw. Definition, sondern vielmehr wird der Begriff Nation eher als eine Art, naja, Terminus technicus verwendet, der relativ synonym auch zu dem Begriff Staat verwendet wird. Also wie gesagt, wenn wir uns mit dem Thema Nation beschäftigen wollen, den ganzen Ding, kommen wir bei Marx nicht unbedingt weiter. So, das Ganze jetzt mal so als ideologisch-theoretische Grundlage, beziehungsweise als Vorbau. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Vortrages, nämlich zu dem, was Nation und DDR eigentlich miteinander zu tun haben. Der DDR bis 1968. Dem einen oder anderen wird es vielleicht neu sein, uns zum Teil auch, also zumindest in meiner Jugendzeit wird die Hymne der DDR nicht mehr gesungen im Text, ähnlich wie die Hymne der BRD nicht im Text gesungen wird. Aber genau das war die Gründungskonstituierung der Deutschen Demokratischen Republik, nämlich ein gesamtes Deutschland und dieses gesamte Deutschland auch nicht unter sozialistischen Vorzeichen. Sondern die erste Verfassung der DDR von 1948 war angelehnt an die Weimarer Verfassung, im Gegensatz zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, hier ging es eigentlich um eine Fortschreibung sogenannter progressiver oder bürgerlicher deutscher Geschichte unter Abwicklung sozusagen dessen, was im Dritten Reich geschehen ist. Das heißt, man hatte eine Vorstellung von Deutschland eben als eine Nation. Es war eben nicht zwei Staaten in dem Sinne, sondern man hat die Vorstellung gehabt, dass Deutschland eine Nation ist, dass ein Staat ist, der dann irgendwann mal vielleicht zu einem sozialistischen Staat werden soll. Und so ist das auch der Artikel 1 der Verfassung der DDR von 1948-49. Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik. Sie baut sich auf den deutschen Ländern auf. Der Feind dieser ganzen Geschichte war eher Adenauer, der gesagt hat, lieber ein halbes Deutschland ganz, als ein ganzes Deutschland halb. In der DDR war dann staatstragend sozusagen die Wiedervereinigung Deutschlands. Ja, das Ganze hat sich dann auch in den 50er und 60er Jahren, selbst nach dem Mauerbau 61, noch aufrechterhalten. Und erst in den 70er Jahren hat sich das Ganze dann geändert. Das heißt, 1968 wird per Volksabstimmung, also die einzige demokratische Volksabstimmung, die es in der DDR gab, eine neue Verfassung dem Land gegeben, wo zum ersten Mal die DDR als sozialistischer Staat definiert wird. Also bis 1968 war die DDR kein sozialistischer Staat. Auch nicht nach dem Eigenverständnis. Und dort heißt es dann im Artikel 1, die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat deutscher Nation. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land, die gemeinsam unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei den Sozialismus verwirklichen. Die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik ist Berlin. Auch in dieser Verfassung von 1968 hat man die Wiedervereinigung immer noch als Ziel des Staates gehabt. Also auch 1968 hat die DDR immer noch postuliert, es gibt nur einen deutschen Staat und es gibt auch nur eine deutsche Nation. Das Ganze hat sich dann mit der Kanzlerschaft von Willy Brandt im Westen ein Stück weit aufgeweicht und geändert. Das heißt, die neue Ostpolitik, Wandel durch Annäherung und ähnliches, Anerkennung der DDR in der Form, dass man diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen hat und dann natürlich Anfang der 70er Jahre das große Fanal, nämlich die Aufnahme der DDR in die UNO und danach die Aufnahme der BRD in die UNO. So, und das war letzten Endes auch die weltpolitische Legitimation und Konstatierung, dass es zwei deutsche Staaten gibt. Also Kambodscha zum Beispiel oder China, Taiwan und so weiter, da wurde immer nur einer in die UNO aufgenommen, der andere blieb draußen. Und hier ist im Prinzip das einzige Land mehr oder weniger gewesen, wo zwei Sitze in der UNO für zwei deutsche Staaten sozusagen gegeben waren. Und erst 1974 wird dann eine neue Verfassung herausgegeben, verabschiedet, in Kraft gesetzt, wo dann die deutsche Einheit als Ziel aufgegeben wird. Hier heißt es dann, die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei. Die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik ist Berlin. So, und gemeinsam mit dieser Verfassung, die auf dem Parteitag, auf dem 8. Parteitag 1971 mehr oder weniger vorbereitet worden ist, kam dann auch eine neue These auf, nämlich die These von den zwei deutschen Nationen. Es gibt sozusagen eine bürgerliche Nation, die in der BRD existiert, und es gibt eine sozialistische Nation, die etwas völlig anderes darstellt und die in der DDR existiert. Und das wurde folgendermaßen verkündet. Die sozialistische Revolution, die zur Erneuerung aller Existenzformen der menschlichen Gesellschaft führt, erneuert auch von Grund auf die Nation, indem das Proletariat, wie Marx und Engels im Kommunistischen Manifest begründet, die politische Herrschaft erobert, erhebt es sich zur nationalen Klasse, es konstituiert sich selbst als Nation. Mit der Errichtung der Arbeiter- und Bauernmacht und dem Aufbau der sozialistischen Gesellschaft entwickelt sich ein neuer Typus der Nation, die sozialistische Nation. Im Gegensatz zur BRD, wo die bürgerliche Nation fortbesteht und wo die nationale Frage durch den unversöhnlichen Klassenwiderspruch zwischen der Bourgeoisie und den werktätigen Massen bestimmt wird, der, davon sind wir überzeugt, im Verlaufe des welthistorischen Prozesses des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus seine Lösung finden wird, entwickelt sich bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik, im sozialistischen deutschen Staat, die sozialistische Nation. Herr Schoninger. So, wenn wir jetzt natürlich behaupten, dass es nicht mehr nur eine deutsche Nation gibt, die lediglich geteilt ist und deren Teilung man im Sinne des Fortschrittes aufheben muss, ist natürlich jetzt auch die Frage, wenn es jetzt eine sozialistische Nation schon gibt und die eben nicht Einigkeit bedeutet, sondern eben halt von dem Teil des Staates entsteht, auf welcher Basis soll das Ganze passieren? Wie soll sich das Ganze ausdrücken? Wie soll das im Prinzip in der Gesellschaft sich verwirklichen, eine Rolle spielen? Und da kommt auf einmal die Erkenntnis, beziehungsweise man stellt die Notwendigkeit fest, dass es ein eigenes sozialistisches Nationalbewusstsein bedarf. Und man stellt eben halt auch fest, dass es das bereits schon gibt. Da zitiert man dann sogar westdeutsche Journalisten, die dann sagen, dass die DDR-Bürger stolz auf ihr Land sind, auf das, was sie geschaffen haben, dass sie eben halt anders denken und so weiter, als es vielleicht früher der Fall war. So, und im Gegensatz zu den 1950er und 60er Jahren gilt jetzt ein gesamtdeutsches Nationalbewusstsein als reaktionär und nationalistisch. Das heißt, das, was sozusagen wenige Jahre vorher noch Staatsdoktrin war und Staatsziel war, ist wenige Jahre später auf einmal reaktionär. War natürlich schon ganz schön aufwand, da ein paar Bücher umzuschreiben. Ja, das Ganze kann man natürlich aber auch als eine Geschichte nehmen und sagen muss, Herr Schoninger hat natürlich in den 70er Jahren versucht, etwas anderes zu machen, als war der Ulbricht vorher. Also nicht mehr der proletarische Internationalismus, die Weltrevolution als Ziel, sondern eben halt den deutschen sozialistischen Staat aufzubauen, Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, Plattenbauten irgendwo in die Landschaft zu setzen, die Leute mit Wohnungen zu versorgen und so weiter. Und das Ganze ging natürlich auch einher mit Brezhnev in den 70er Jahren, der im Gegensatz zu Khrushchev eben auch sich ein ganzes Stück weit aus der Weltpolitik zurückgezogen hat und sich eher darauf eingerichtet hat, in der Sowjetunion die Sache voranzutreiben. Und genau diese Phase. Kann man natürlich aber auch als was anderes noch verstehen, nämlich, dass es langsam bergab ging. Das heißt, man hat nicht mehr offensiv ein sozialistisches Weltbild vertreten und hat es versucht, in die Welt zu exportieren, sondern es waren eigentlich eher ein ganzes Stück weit Rückzugsgefechte und natürlich auch ein Punkt hin zu etwas, wo man sagt, gut, mit dem Sozialismus wird es langsam schwierig. Das hat natürlich auch Auswirkungen, nämlich in den 1980er Jahren wird dann krampfhaft versucht, eine Art neue deutsche Nationalgeschichte in der DDR zu konstatieren und herauszuarbeiten. Den Startschuss hat Ingrid Mittenzweig gelegt, indem sie Ende der 70er Jahre eine Biografie über Friedrich den Großen, also Friedrich den Zweiten, herausgebracht hat, während vorher sozusagen die Preußen im Prinzip nur als der Staat ist, wo die Leute Spießruten gelaufen sind, wo im Prinzip fürchterlichste Bedingungen in der Armee gegeben waren und die Junker letzten Endes den Staat beherrscht haben, hat man jetzt auf einmal entdeckt, dass Friedrich der Große ja Freimaurer war, sich mit Voltaire in der Brieffreundschaft befand und ähnliches. Dass Hegel und Kant vor allen Dingen zu der damaligen Zeit ja dort in Königsberg eine Rolle gespielt hat und. Das heißt, man entdeckt auf einmal etwas Positives in der preußischen Geschichte. Etwas, wozu sich Marx hätte nie hinreißen lassen. Für den war Preußen immer der letzte Dreck der Menschheit. Nur ganz kurz gefolgt von Russland. Da hat er immer ein bisschen Angst, dass die sozialistische Revolution zuerst in Russland losbricht, weil dann kann es nur schief gehen. Es gibt empirische Belege dafür. Ich will aber jetzt nicht weiter ausführen. Ja, auf alle Fälle kommt es in der DDR zu einer Beschäftigung mit Heimatgeschichte. Man entdeckt auf einmal Mecklenburg-Vorpommern wieder. Man entdeckt Thüringen, Brandenburg, Sachsen. Wir müssen das Bewusstsein rufen, das gab es, in meiner Jugend gab es das alles nicht. Es gab 15 Bezirke. Ein Bezirk Suhl, ein Bezirk Cottbus, ein Bezirk Frankfurt-Oder, ein Bezirk Schwerin, ein Bezirk Neubrandenburg, ein Bezirk Karl-Marx-Stadt, ein Bezirk Dresden, ein Bezirk Leipzig, ein Bezirk Potsdam. Okay, für oft. Es war eine bewusste Zerschlagung der alten Strukturen der deutschen Länder, die 1952 schon gemacht worden ist. Genau das entdeckt man wieder. Es gibt auf einmal Schriftreihen, zum Beispiel Werte unserer Heimat. Antiquarisch heute immer noch höchst wertvoll, unter 20 Euro ist so ein Menschen kaum zu kriegen, wo man eben Heimatgeschichte macht. Man gründet Heimatvereine, die sich mit der Heimatgeschichte beschäftigen und. Das alles setzt in den 80er Jahren fast flächendeckend ein. Und es gibt eben die berühmte Debatte um das nationale Erbe, wo versucht wird, die Geschichte Preußens, wie ich vorhin bereits ausgeführt habe, in die DDR-Nationalgeschichte zu integrieren. Nun gibt es ein paar Momente, zum Beispiel die Nationale Volksarmee oder sowas, die schon von Anfang an ein Stück weit in diese Richtung gegangen ist, wo man versucht hat, so progressiv zu sehende Elemente aufzunehmen, zum Beispiel den Wehrmachtsstahlhelm, der 1944 entwickelt worden ist, aber nicht mehr zum Einsatz kam. Aber eben auch Leute wie Scharnhorst, Gneisenau, die sozusagen als die Führer der Befreiungskriege gegen Napoleon eine große Rolle gespielt haben. Also es gab auch Scharnhorst-Orden, es gab Gneisenau-Orden und der höchste Orden der Deutschen Demokratischen Republik, der nie verliehen worden ist, weil der war für einen Kriegseinsatz bestimmt, war der Blücher-Orden. Das heißt, man hat sozusagen versucht, in seiner Militärgeschichte, in seiner nationalen Militärgeschichte, nicht nur auf den großen Bruder zu schauen, der natürlich auch wichtig war, aber eben halt ein eigenes sogenannte progressive Elemente aufzudecken. Und das Ganze wird in den 80er Jahren sozusagen noch kulturalisiert. Das heißt, nicht mehr nur in einigen engen Bereichen wie dem Militär, sondern auf die gesamte Gesellschaft ein ganzes Stück weit ausgedehnt. Das prägnanteste Beispiel dafür ist die Fernsehserie Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Der eine oder andere kennt das vielleicht und so weiter. Das ist eine relativ romannahe Verfilmung von Krawczewski gewesen, wo es schlicht und einfach um das 18. Jahrhundert ging, der Aufstieg Preußens unter Friedrich dem Großen und der parallel dazu verlaufenden Geschichte mit August dem Starken und August dem Dritten. Und das Ganze aus der Sicht der Herrscher. Nicht mehr aus der Sicht des Volkes, wie noch die Abenteuer des Kaspar Schmeck oder sowas, wo es im Prinzip darum ging, was passiert mit jemandem, der zum Militär gepresst wird und dann in die USA, also in die amerikanischen Kolonien verschickt wird und dort eben halt gegen die Befreiungskämpfer der Amerikaner zu kämpfen. Ja, also wo man sagen, Geschichte von unten dargestellt hat, von dem einfachen Volk, wie es darunter gelitten hat, sondern hier schlicht und einfach Geschichte aus Herrscherperspektive. Einmalig. Das zweite, was eine große Rolle gespielt hat, war die 57-Jahr-Feier von Berlin. Also das war, glaube ich, damals etwas, was, keine Ahnung, das Kekse hat uns schon immer dran, wie alles in diesem Zeichen eigentlich stand. Und im Prinzip die gesamte Republik diesen Geburtstag gefeiert hat. Ja, man kann also etwas konstatieren, was Prinz von Preußen so schön gesagt hat, die DDR war auf der verzweifelten Suche nach ihrer eigenen Identität. Man hat eben festgestellt, alleine mit Weltrevolution im Englischen kann man die Leute irgendwo nicht begeistern, nicht bei der Stange halten. Man hat festgestellt, man ist eine eigene Nation und was diese Nation aber ausmachen sollte, also was den Nationalcharakter sozusagen ausmacht, war bis zuletzt eben massiv umstritten und man hat es versucht, sich über eine Geschichtsaneignung herauszuholen. Das Ganze hat natürlich auch wieder noch eine politische Dimension, die für den Ostblock nicht ganz uninteressant und irrelevant ist, nämlich die Abkehr vom Führungsanspruch der Sowjetunion. Das heißt Gorbatschow, Glasnost und Perestroika. Also während man sich bis 1984 immer auf den Parteichef in Moskau und auf den Staatschef in Moskau beziehen konnte, war das dann ab 1984, 85 in DDR nicht mehr so angesagt, mit einem Gorbi-Button rumzulaufen und ähnliches, sondern ganz im Gegenteil. Man hat sich dann außenpolitisch anders orientiert, zum Beispiel an China. Man ist abgegangen von der Sowjetunion, hat sich versucht, an China zu orientieren. Und genau diese Abkapselung von dem Führungsanspruch, von der Weltrevolution, von der Revolutionszentrale Moskau und ähnliches, hat natürlich auch wieder Auswirkungen gehabt, indem man versucht hat, wieder eine eigene revolutionäre Identität und eigene geschichtliche Tradition aufrechtzuerhalten, beziehungsweise sogar neu zu entdecken. Und das illustreste Beispiel in der ganzen Geschichte ist die Rehabilitation und Vereinnahme von Max Hoelz 1989. Das ist ein Typ, über den hat man eigentlich schon kaum was erfahren können, war aber so ein bisschen der Held eigentlich in den 20er Jahren. Der war auch der Einzige, der im Rahmen des Leuna-Aufstandes und im Rahmen der späten Novemberrevolution ernsthaft militärisch was geleistet hat, der aber eben halt der falschen KPD angehört hat und dann irgendwo als Anarchist verunglimpft wurde, der sozusagen dann ein bisschen aus der Geschichte ausgeblendet worden ist, der Arbeiterbewegung, ist Anfang der 30er Jahre in der Sowjetunion unter merkwürdigen Umständen ins Leben gekommen. Also er ist im Fluss ertrunken, obwohl er ein relativ guter Schwimmer war. Man kann sich überlegen, wer da nachgeholfen hat, alle Spekulationen. Auf alle Fälle, das Verrückte ist, in dem Moment, wo die DDR eigentlich schon am Ende ist, 1989, fängt sie an, diesen Typen auszugraben und als neuen Held in der eigenen proletarischen, kämpferischen Geschichte aufzubauen. In Falkenstein wird eine Schule nach ihm auf einmal benannt, da wird ein Gedenkstein enthüllt und ähnliches. Ein paar Jahre vorher war das noch undenkbar. So. Aber dann war es letzten Endes 1989 schon zu spät. Ja, insofern kann man einmal konstatieren, in dem Maße, wie die Krise im Osten immer weiter voranschreitet, kommt es zu einem immer stärkeren Rückgriff auf die Nation und letzten Endes auch immer stärker auf das, was wir eigentlich unter bürgerlicher Nation verstehen. Also wir haben eine Renaissance des Nationalen, der vermutlich irgendwo einen Ausweg aus der Krise bedeuten sollte. Nun war es für die DDR relativ einfach möglich, indem man sich an die BRD letzten Endes wieder angeschlossen hat. In anderen Staaten war es dann nicht ganz so einfach, also Jugoslawien, Slowakei, Ungarn, Polen, Zerfallung der SSR. Also der Rückgriff aufs Nationale hat dann letzten Endes nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus europaweit und weltweit eine neue Phase von Bürgerkriegen und nationalen Unabhängigkeitskriegen von weniger progressiven Sorte geführt. Ja, vielen Dank, das soll es von mir erstmal so gewesen sein und vielleicht können wir jetzt irgendwie versuchen, einfach darüber zu diskutieren.